1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht, freie Themennacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de oder faxt 0800 220 50 51. Erste Anruferin heute Nacht ist 19 Jahre alt und heißt Janka. Hallo Janka. Hallo. Janka, um was geht's bei dir? Das ist ein bisschen längere Geschichte eigentlich. Ich bin seit 3,5 Jahren jetzt mit meinem Freund zusammen. Mhm. Mike heißt er. Und wir haben auch zusammen eine Tochter, die ist 7 Monate alt. Ja. Und er hat halt irgendwann ungefähr vor 2 Jahren, ich weiß es gar nicht so genau, aufgehört, seine Bewährungsauflagen zu erfüllen. Man muss dazu sagen, da war unser Leben auch noch ein bisschen chaotischer. Wir haben eine Zeit lang auf der Straße gelebt und so weiter. Ich bin halt irgendwo von zu Hause abgehauen als Jugendliche. Ich bin so auf die Punkschiene abgefahren halt. Mhm. Und er hat aufgehört, eine Bewährungsauflage zu erfüllen. Ja. Er hätte Sozialstunden machen müssen und hätte zu seinem Bewährungshelfer gehen müssen halt. Weswegen war er verurteilt worden? Er ist halt angegriffen worden und dann hat er halt quasi nach der Notwehr nicht aufgehört. Das heißt, der Mann lag halt am Boden und er hat halt weiter zugeschlagen oder ja. Mit welcher Folge? Ich weiß nicht genau, ob er jetzt im Krankenhaus, ich glaube schon, der hat halt mehrere Knochenbrüche auch, mhm. Also einen Rippenbruch irgendwie, sowas weiß ich noch. Mhm. Solche Sachen, also es war schon nicht so schön. Und dann hat er 9 Monate auf Bewährung bekommen. Ah ja. Mhm. So, er hat dann die Auflagen nicht mehr erfüllt. Ja. Und dann hat er halt irgendwann einen Haftbefehl rausbekommen. Mhm. Kurz davor haben wir aber eine Wohnung bezogen gehabt und so. Und dann sind wir halt umgezogen und hatten eine Wohnung auf meinen Namen dann. Wusste auch so keiner, dass er mit mir zusammen ist. Mhm. Und so hat er dann halt bei mir gewohnt und erst ging das auch alles ganz gut. Und irgendwann ist er dann halt nicht mehr rausgegangen, halt aus Angst, dass er irgendwo von der Polizei kontrolliert wird und dass sie ihn dann mitnehmen halt. Ne? Also letztendlich ist er bei dir untergeschlüpft. Ja, es war auch, also ich habe mich nie irgendwie dagegen ausgesprochen oder so. Das war nicht okay erstmal, weil es war ja auch alles gar nicht so. Hat man ihn denn dann richtig gesucht schon wieder? Nein, das nicht. Er hat ja kein Kapitalverbrechen oder sowas begangen. Das ist ja nur, aber es ist halt. Wie ist der Stand der Dinge denn jetzt, heute? Ja, also er ist jetzt in der JVA, weil ich irgendwann losgegangen bin zur Polizei und Und hast gesagt, dass er bei dir ist? Abzugeben, ja. Warum hast du das gemacht? Weil das einfach, es war hinterher, wir sind umgezogen in meine Heimatstadt oder in die Nähe wieder, wo ich schwanger geworden bin, habe ich halt auch gesagt, ich könnte die Unterstützung bestimmt gut gebrauchen, meiner Eltern und so weiter. Mhm. Und dann sind wir halt hierher gezogen. Ja. Und dennoch, warum hast du? Da ist das dann halt alles eskaliert, also es ist immer stressiger geworden, er ist halt auch hier kaum vor die Tür gegangen, schon in unserer alten Wohnung halt nicht und es ist halt da auch schon stressig gewesen, immer sehr aggressiv geworden ist, auch öfter und so. Aber das heißt, der war immer zu Hause, der hat sich bei dir versteckt, der hat natürlich auch kein Geld verdient. Nee. Jetzt insgesamt, wie lange hat er sich dann bei dir zu Hause in deinen vier Wänden versteckt? Ich kann das gar nicht so genau, 1,5 Jahre ungefähr, glaube ich. Ja. Was ja schon eine sehr lange Zeit ist. Ja, aber es war auch immer, also ich habe eigentlich nie wirklich was dagegen gesagt, weil ich weiß nicht, ich kann das irgendwie halt nicht so. Das Verhältnis zwischen euch und der da ist irgendwo. Die Stimmung zwischen euch wurde auch immer aggressiver? Ja, natürlich. Er konnte sich ja auch nirgendwo abreagieren oder wie. Hat er sich dass man überhaupt mal rausgeht und irgendwie, es muss ja. Hat er sich bei dir abreagiert? Schon irgendwo, ja, dann. Wie hat er sich über gemacht? Kleinigkeiten aufgeregt und ja, sind aus Kleinigkeiten riesige Streits entstanden über irgendwelche Grundthemen, wo eigentlich. Abreagiert heißt ja noch, können ja krassere Sachen sein. Hat er dich geschlagen? Ja, auch. Hat er auch? Ja, ganz zum Schluss, ja. Mhm. Und du konntest ihn nicht dazu bewegen, dass er sich selbst bei der Polizei stellt? Das war quasi so, also wir haben uns an dem Abend vorher schon richtig krass gestritten und da hat er zu mir gesagt, ja, wenn er wüsste auch nicht weiter und wenn ich ihn jetzt loswerden wollte, wenn ich das nicht mehr könnte, dann sollte ich zur Polizei gehen. Und am nächsten Morgen haben wir uns dann halt weiter gestritten und dann bin ich zur Polizei gegangen. Also ich Hast du ihm gesagt, ich gehe jetzt zur Polizei? Nein. Aber er war zu feige, von sich auszugehen. Er hat das quasi wegdelegiert zu dir. Was ich auch hinterher irgendwo verstehen kann, weil ich ja dann auch meine Tochter bekommen habe oder unsere Tochter. Und dann zu gehen, ist, glaube ich, noch schwieriger. Ich bin auch... Rufst du mich an, weil du ein schlechtes Gewissen hast? Weil ich auch nicht weiß, was jetzt... Wie es jetzt genau, was jetzt kommt, so. Mhm. Also er sitzt jetzt in U-Haft? Nee, ganz normal in Haft. Er sitzt jetzt seine Bewährungsstrafe ab. Ach so. Ja. Mhm. Aber du bist mit dir im Reinen, dass das gut war und richtig war, dass du zur Polizei gegangen bist? Ja, das schon. Mhm. Das schon. Er hat sich hinterher auch, also das Erste, was er gemacht hat, hinterher, er hat mir einen Brief geschrieben, also noch an dem Tag, wo sie ihn abgeholt haben hier. Ja. Und das Erste, was er geschrieben hat, ist, dass er sich bedankt hat, dass diese Flucht jetzt vorbei ist. Aber wie merkwürdig... Aber wie merkwürdig, dass er selbst dann nicht den Hintern hochbekommen hat und hat sich selbst gestellt. Ja. Was ist denn das für einer? Ich weiß nicht. Also ich hätte, glaube ich, auch teilweise, also spätestens, wo wir den Schwangerschaftstest auch hatten, hätte ich, glaube ich, auch sagen müssen, komm, mach das jetzt, oder? Mhm, finde ich auch. Wie alt ist er? Und ich habe halt auch einfach nichts gesagt und nichts gemacht. Er ist ein ganzes Stück älter, er ist jetzt 34. Er ist 34? Mhm. Und da muss ein junges Mädel wie du mit 19 Jahren muss dann die Initiative ergreifen, um zur Polizei zu gehen. Na, hör mal. Also von einem 34-jährigen Mann erwarte ich aber, dass er so viel Zivilcourage hat und dass er einsieht, dass da was schiefläuft in seinem Leben und sich selbst zur Polizei stellt. Finde ich eine schwache Leistung, wirklich, muss ich dir sagen. Eigentlich schon, ja. Das ist ja für dich auch ein schwerer Gang irgendwie. Irgendwie ist es ja auch dann, du schwärzt deinen Freund an und verfeifst den und das das hat er dir letztendlich in die Schuhe geschoben. Das finde ich schlimm. Wie sind deine Gefühle zu ihm? Einerseits weiß ich einfach nicht, ich hoffe total, dass das halt nicht so irgendwie weitergeht. Ich meine, ich fahre auch regelmäßig hin. Wenn der 34 Jahre alt ist und jetzt wegen so einer Sache im Gefängnis sitzt, hat er vorher auch schon Dreck am Stecken gehabt? Nein, nicht irgendwie in der Art, dass er gewalttätig oder irgendwas, gar nichts. Deswegen hat er ja auch da nur eine Bewährungsstrafe bekommen. Ja. Sonst hat er was gelernt? Ja, er hat Schlosser gelernt. Ja. Also die Frage nochmal, wie ist dein Gefühl für ihn? Also ich weiß nicht, ich hoffe halt einfach nur, dass es nicht irgendwie so weitergeht und ansonsten, ich liebe ihn, ich fahre auch oft hin, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Aber ich finde, dass du das Recht dazu hast, ihr habt ein Kind, das ist alles ganz anders, das ist Verantwortung, da muss das Leben geregelt sein, dass du von ihm wirklich verlangen kannst, wenn er jetzt die Strafe abgesessen hat, dass er dann sich aber wirklich um ein ordentliches Leben bemüht und dass er sein Leben in die Hand nimmt. Er hat mir auch hoch und heilig versprochen und also da liegt meine Hoffnung drin so. Hältst du es für möglich oder glaubst du ihm, dass er das Versprechen einhält? Ja, schon. Mhm. Denke ich. Ich meine, er hat mich so sonst noch nie irgendwie belogen in der Art, ja. Er hat dich aber immerhin schon geschlagen jetzt in der letzten Zeit. Ja, natürlich. Das ist auch so ein Zwiespalt für mich irgendwo. Also das ist immer das so auch, ja, wo ich halt nicht weiß. Also genau. Selbst in der größten Stresssituation darf das nicht passieren. Ja, eigentlich ja. Ja, Janka. Also, ich meine, wenn du wirklich sagst, dass das dann noch sehr viel Gefühl ist, aber angeknackst ist die ganze Sache schon, ne? Das merke ich. Ja, aber es ist auch jetzt gerade so, also er kriegt jetzt gerade Ausgang seit 2 Wochen und das ist dann halt auch irgendwie ein Tag normal quasi und das ist auf jeden Fall ganz anders und ich weiß auch, dass es halt nur ein Tag ist. Ne? Also da freust du dich drauf, wenn das dann so ist? Ja, schon. Gut, man kann ja sagen, jetzt in Anbetracht dessen, dass ihr auch eine Familie seid, dass du ihm und euch diese Chance nochmal gibst, aber ich finde, du musst ihm wirklich ganz, ganz, ganz glasklar machen, dass das die letzte Chance ist, wenn er rauskommt, dass dann alles in ordentlichen Bahnen laufen muss, sonst bist du weg. Ich würde mich auf keinen weiteren Kompromiss mehr einlassen und ich würde nichts mehr hinnehmen, gar nichts. Ja. Und das muss ich ihm wirklich, wirklich ganz klar machen, sonst kapiert er das wahrscheinlich nicht. Ja. Der Kerl ist 34, der muss doch mehr Verantwortungsgefühl entwickelt haben schon, Mensch. Ja, das denke ich eigentlich auch schon. Also wie gesagt, er hat mich auch jetzt schon gebeten, mal, also ich bin ja im Moment im Mutterschaftsurlaub und ich mache eh gerade noch meine Schule nach, weil ich ja wie gesagt von zu Hause abgehauen und so. Ich habe keinen Schulabschluss leider, beziehungsweise jetzt, ich habe in der Schwangerschaft ja angefangen, jetzt habe ich Hauptschulabschluss nach der 9. Na immerhin, du bist dabei, du machst etwas, das. Ja, klar, ja klar. Und ich mache jetzt auch im August weiter. Und ja. Also dann wünsche ich dir, dass du deinen Weg da gut weitergehst und dass du erfolgreich bist und dass du auch, aber auch die Konsequenz hast, deinem Freund klar gegenüberzutreten. Das wünsche ich dir auch, damit er weiß, wo der Hase langläuft. Ja, es kann jetzt auch ganz gut sein, dass der mitgehört hat, weil wir eigentlich meistens, seit er jetzt da ist, Dienstags und Donnerstags zusammen das Hörspiel hören. Und dann, lieber Mike, also es ist die letzte Chance. Du hast eine nette junge Frau, du hast ein Kind. Alle haben mal Mist gebaut, aber jetzt musst du auch nach vorne schauen und alles verändern, was du bisher falsch gemacht hast. Hoffentlich hat das gehört, Janka. Ja. Alles Gute wünsche ich dir, wünsche ich euch. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist Werner. Werner ist 56. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Werner. Schön, dass du da bist. Ja, und was geht's bei dir? Ja, mir geht es darum, zuerst, ich habe ungefähr nur 2-3 Mal. Ich habe nicht verstanden. Was ist 2-3 Mal? Hallo? Werner ist weggebrochen. Dann machen wir mal weiter mit Sammy. Sammy ist 19. Morgen, Sammy. Morgen. Ja, Sammy, um was geht's bei dir? Und zwar, ich bin jetzt seit, also am 14. 2 Jahre mit meinem Freund zusammen. Ja. Wir haben zusammen neun Monate alte Tochter. Ja. Und jetzt habe ich im Internet vor ein paar Monaten einen neuen Kerl kennengelernt. Mhm. Hab mich schon öfters mit ihm getroffen, haben uns geküsst und dann vor 6 Wochen ist es halt dazu gekommen, dass wir was miteinander hatten. Du bist fremdgegangen? Genau. Warum? Ich weiß es nicht, weil ich plötzlich für den, also der heißt Dennis, ja? Weil ich plötzlich für den Dennis Gefühle aufgebaut hatte, eine richtige Liebe aufgebaut hatte. Wie sind denn deine Gefühle zu deinem Hauptfreund, deinem richtigen Freund? Nicht mehr so stark wie zu dem Dennis. Ah ja. War das vorher, bevor du Dennis kennengelernt hast, war das auch alles schon so ein bisschen angeknackst? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee. Aber ich wundere mich, wenn man so Ausschau hält nach jemand anderem, ist so meine Überlegung, meine These immer, dass dann stimmt was in der eigenen Beziehung nicht. Ja, das Problem bei uns ist, mein Freund geht nicht arbeiten. Mhm. Schon seit fast 2 Jahren, kann man jetzt sagen. Mhm. Und das ganzen Tag aufeinander hocken, das regt mich auch ein bisschen auf. Wie alt ist denn dein Freund? Du bist 19? Er ist 20. 20. Ja. Das heißt, es gibt auch Spannungen zwischen euch? Ab und zu, ja. Streitereien? Ja. Gewalt auch? Nee, gar nicht. Das nicht. Mhm. Aber wenn er immer zu Hause ist und ihr zusammenhängt, hat er das nicht mitbekommen, dass da jetzt Dennis im Spiel ist? Am Anfang hatte er es nicht mitbekommen, weil ich das verschwiegen hatte. Mhm. Und dann, weil der Dennis hatte auch noch eine Freundin, hat er sich mit der Freundin von Dennis zusammengetan. Wie? Dein Freund mit der Freundin von Dennis? Genau, die haben sich im Kontakt getroffen oder wie man das nennt. Ja, was heißt zusammengetan? Die haben auch was miteinander? Nein. Die haben Kontakt geknüpft zusammen. Um über euch zu reden? Genau. Ja, wie reagiert denn jetzt dein Freund? Ist der sauer? Ist der traurig? Er ist enttäuscht und traurig, ja. Ich weiß halt jetzt momentan nicht, was ich halt machen soll. Und ja. So. Wäre das anders, wenn dein Freund, nehmen wir mal an, wenn der arbeiten ging und so einen normalen Alltag hätte? Denke mal, ja. Also es liegt hauptsächlich daran, dass ihr 24 Stunden zusammenhängt? Also durch so viel Streit, wie wir haben, ist das schon so. Ist natürlich sehr schwer zu beurteilen von außen. Ist immer die Frage, wie intensiv auch das Gefühl für den Neuen ist. Du sagst, sehr intensiv. Mhm. Wie oft siehst du den denn jetzt? Zuletzt habe ich ihn vorgestern gesehen. Wir schreiben aber jeden Tag regelmäßig. Ja, und das weiß dein Freund alles? Ja. Er weiß das. Ist der eigentlich jetzt da? Ja. Ist der da? Ja. Würde der mit mir ein paar Worte reden wollen? Er sagt gerade mir egal. Ja, dann gib ihm mal. Moment. Wenn egal ist, dann ja. Hallo? Ja, grüß dich. Wie heißt denn du? Danny. Du heißt auch Danny und der andere heißt Dennis. Dennis, genau. Schwierige Situation, Danny, oder? Scheißsituation, würde ich sagen. Scheißsituation, finde ich auch. Wie erklärst du dir das, dass Sammy jetzt sich da auf diesen Dennis eingelassen hat? Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Ich finde das scheiße und ich finde das auch scheiße, dass die mein Vertrauen dann so ausgenutzt hat. Und scheiße, dass, weil es, der hat auch eine, ich sag mal, eine kleine Hintergeschichte oder eine scheiß Vergangenheit oder Gegenwart, wie man das jetzt gerade will. Ja, und... Inwiefern hat er eine schlechte Vergangenheit? Ich sag mal so, er war ja mit der Anne zusammen, also eine gute Freundin von mir. Also, oder von uns kann man sagen, also mit... Früher mal. Nochmal bitte. Früher mal war er mit der zusammen. Genau, bis vor 2-3 Wochen. Ach so. So, und ja. Moment mal, das war eine gute Freundin von euch, aber ich meine, sie hat ihn im Chat kennengelernt. Nee, also die ist eine gute Freundin von uns jetzt geworden. Durch verstehe. So, und ja, die waren zusammen und der ist ihr auch zigtausendmal fremdgegangen. Es geht schon über die zweistellige Zahl, sage ich mal. Und ja, und ich sage, er benutzt sie jetzt nur zum Sex. Und dass der sagt, ja, ich liebe dich und was nicht alles, dass der die nochmal oder wieder mal ins Bett bekommt. Verstehe. Wie ist denn euer Sex? Also ganz gut. Ja. Findet Sammy das auch? Ich denke mal ja. Ja. Nickt sie? Ja. Ja. Das ist schon mal gut. Das ist wirklich sehr, ich habe es gerade schon gesagt, schwierig jetzt von außen zu beurteilen, ob das jetzt so eine Schwärmerei ist oder ob das ernsthaft ist. Sie hat gerade gesagt, das liegt auch daran, dass ihr den ganzen Tag zusammenhängt, aufeinander hängt. Ja, ich sag mal so, okay, ich gebe zu, ich bin auch ein fauler Mensch, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich guck auch, ich sag mal, alle 2 Tage gucke ich ins Internet oder wenn Zeitung da ist, ob was da ist, aber es ist auch schwer, ohne Abschluss was zu finden. Ja. Und ja, ich bemühe mich jetzt auch und ich habe jetzt auch ein Angebot von der AGE bekommen, dass ich mir jetzt einen Abschluss nachmachen lasse, also Abendschule. Und ja, ich will mir das jetzt wirklich an durch den Kopf angehen. Dave, vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass die Sammy irgendwie keinen Bock hat auf so einen lahmen Sack an ihrer Seite. Ja, kann ja auch gut möglich. Kann ja sein, dass du auch für sie viel interessanter wirst und sie Respekt wieder vor dir kriegt, wenn du so Sachen machst, was du gerade erzählt hast. Ja. Wenn du Abendschule machst, finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. So, und dann würde ich mir zwar noch einen 400-Euro-Job suchen, dass dann wenigstens auch ein bisschen Abwechslung ist, weil das würde dann 3 Semester gehen und dann immer 3 Tage in der Woche. Also ich sag jetzt mal Montag, Dienstag, Mittwoch und an den anderen 2 Tagen bin ich dann auch wieder zu Hause und deswegen will ich ja auch einen 400-Euro-Job. Ja. Auch ein bisschen Abwechslung ist. Und ja, dann kommt ja noch die Kleine dazu. Und das alles unter den Hut zu kriegen, ich weiß nicht, ob ich das so... Schaffen andere auch, schaffst du auch. Ich sag dir, du musst es nicht nur für jetzt eure Beziehungen, für Sammy tun, sondern für dich, für deine Zukunft. Du kannst ja nicht dein ganzes Leben einfach nur abhängen oder irgendwann wirklich nur noch ganz schlechte Arbeiten machen. Du hast jetzt die Chance, das noch nachzuholen. Mach es, mach es, mach es. Du tust es für dich und du tust es auch für dein Kind. Ja, klar. Dem du irgendwann auch mal was bieten möchtest. Das kannst du so schwer. Stimmt. Ja, also für dich jetzt in unserem Gespräch, finde ich, ist ganz wichtig, dass wir festhalten, dass du was unternehmen musst. Was dann aus eurer Liebe wird, ist dann eine zweite Geschichte. Aber du musst für dein Leben erstmal was unternehmen. Ich habe die These, dass Sammy sich dann auch mehr für dich interessiert. Aber du musst erstmal den Hintern hochkriegen. Ja, und wir wollten ja auch eigentlich heiraten, aber das Thema hat sich ja vergessen, weil sie ja vor 6 Monaten da... Na gut, dann müssen wir nicht drüber reden, über heiraten. Jetzt muss ich erstmal klären, ob ihr noch zusammenbleibt. Wärst du ein Typ... Mir aus, ja. Und du willst es ja. Von mir aus, ja. Habe ich mir schon gedacht, ja. Wie aussieht, weil ich hänge sehr an Sammy. Mhm. Also ich sag, das ist meine große Liebe und ja, ich sag mal so, wo das passiert ist, habe ich natürlich auch am ersten Mal Schluss gemacht. Mhm. Ja, und ich bin durch die ganze, trotzdem, auch obwohl ich das gemacht habe, ich war total neben der Spur, ich hatte zu nichts mehr Lust, gar nichts mehr. Danny, bist du ein Typ, der auch mal zu einer Beratungsstelle gehen würde, zusammen mit Sammy? Ich würde es mir mal anhören, also was, wie das so ablaufen würde. Ich würde es euch empfehlen. Ich würde es euch empfehlen. Das ist im Prinzip so ein Gespräch, wie wir jetzt hier führen, nur natürlich intensiver und das dauert eine Stunde oder so. Fände ich gut, dass in Ruhe mal ein Fachmann mit euch redet und einfach mal so ein bisschen das alles auseinanderfummelt, was mit euch los ist. Mhm. Also du wirst theoretisch dazu bereit. Ich wäre bereit. Sehr gut. Bereit wäre, weiß ich nicht. Ich denke mal eher nein. Na, ich frage sie jetzt gleich nochmal und wir werden euch sowieso gleich nochmal ein paar Adressen geben. Dann würde ich mich jetzt von dir verabschieden und du gibst mir bitte die Sammy nochmal. Alles klar. Okay, ciao. Ja. Also, ich habe ja gehört, dass er ein bisschen ein träger Mann ist, ne? Mhm. Und wie wäre denn das für dich, wenn du merkst, dass er wirklich was in seinem Leben verändern will, Schulabschluss nachmachen, 400-Euro-Job und so, findest du das gut? Ich finde es schon gut, ja. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass das auch wieder ein bisschen mehr so Leben in eure Beziehung bringen könnte? Das glaube ich auch. Das glaubst du auch? Mhm. Also ich habe schon den ersten Schritt gemacht, wir haben uns eine neue Wohnung gesucht, ja. Zusammen, ja. Dass wir nochmal einen richtigen Neustart anfangen. So, jetzt pass auf, Sammy. Ich habe dem Danny gerade gesagt, ich fände sehr, sehr richtig, wenn ihr beide mal zu einer Beratungsstelle gehen würdet. Mhm. Und würdest dir auch dringend raten, zu tun. Oder auch, dass du das möchtest und dass du dem zustimmst. Okay. Dann seid ihr zu zweit mit einem Fachmann zusammen und dann kann man in Ruhe mal reden. Mhm. Ja? Alles klar. So, dann legst du bitte auf und meine Psychologin ruft euch gleich an und die versorgt dich mit den entsprechenden Adressen in eurer Umgebung. Und dann macht er da einen Termin und geht mal hin und quatscht in Ruhe. Okay. Denn es geht ja um was. Ihr seid eine Familie, es gibt ein Kind da. Wäre schön, wenn die Beziehung zu retten wäre. Mhm. Ne? Okay. Gut, Sammy, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema morgen. Unser Thema morgen heißt, dieser Job hat mich kaputt gemacht. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die einen extrem belastenden Job hatten und es nicht mehr ausgehalten haben. Dann mit Leuten, die durch ihren Job schwer erkrankt sind oder auch mit Leuten, die einen schweren Arbeitsunfall hatten. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema morgen sprechen wollt, dieser Job hat mich kaputt gemacht, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, eine Stunde vor der Sendung oder natürlich auch gerne während der Sendung. Dieser Job hat mich kaputt gemacht. So, jetzt, ich bin mal gespannt, ob es heute Abend eine gutenbergfreie Zone hier bei uns gibt. Ich fände das gar nicht so schlecht, weil heute, das war mir zu viel im Fernsehen, alle haben darüber geredet und es wird immer zu dasselbe geredet. Aber wenn ihr wollt, also es ist euer Ding, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. So, jetzt sehe ich hier Werner. Das ist wohl der Werner von gerade wieder, okay? Stimmt das so? Ja, grüß dich. Ja, Werner. Werner, hallo. Da war was in der Leitung. Ja, da hat irgendwas nicht geklappt beim ersten Versuch bei der Anlauf. Ja, deine Leitung ist aber sowieso nicht dolle, aber wir versuchen es mal. Ja. Mhm. Und was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's um Folgendes. Ich habe noch eine ganz schwere Operation vor mir, vor der ich keine Angst habe und nichts, was eine Herztransplantation. Mhm. Eine Herztransplantation, also eine große Operation. Ja. Ich brauche ein neues Herz, ja. Ich lebe jetzt mit dem geschädigten Herz schon seit 13 Jahren. Mhm. Seit circa 8 Jahren weiß ich, dass transplantiert werden muss. War auch schon mal gelistet. Seit wann weißt du es? Wie bitte? Seit wann weißt du es? Ich weiß, also gelistet bin ich seit 2003. Also gelistet heißt, du stehst da auf so einer Liste, damit du abrufbereit bist, wenn irgendwas, ein Organ da ist. Dauern die ein paar Jahre dann, bis man praktisch durch zuteilungsreif ist. Das war schon mal soweit in 2009. Ja. Nur weil ich da mental noch nicht so bereit, ging mir eigentlich körperlich auch noch für das relativ schwere Herz gut, sodass ich immer sagte, gebt es lieber erstmal jemanden, der es nötiger braucht als ich. seit einem halben Jahr. Ehrliche Geste. So eine Art Warteschleife. Mhm. Aber jetzt geht es dir... das ist wirklich eine sehr schlechte Leitung. Ja. Jetzt geht es dir im Moment aber nicht sehr gut. Nee, seit einem halben Jahr, Vierteljahr merke ich, wie das die Herzleistung nochmal abrupt nachgelassen hat. Wie mir die täglichen, selbst die kleinen Dinge wie gehen, einkaufen, Wäsche waschen, kochen, wie das zu einer starken Belastung wird. Ich habe mich also erneut listen lassen. Bist du denn jetzt auf der Liste als dringlicher gekennzeichnet oder wie geht das? Nee, eigentlich nicht. Das heißt, ich fange zwar nicht ganz hinten an, aber da ja auch zu wenig Organe zur Verfügung stehen, dauert es also garantiert seine 3 Jahre. Es sei denn, kommt noch mal akut eine Verschlechterung. Ja. Dann ist die Möglichkeit, dass man dann etwas nach vorne... Wie ist denn das für dich, die Vorstellung, bald, hoffentlich dann bald, ein neues Herz zu haben? Ja, das ist das, was mich eigentlich zerreißt. Ich habe also auch schon Gespräche mit Psychologen hinter mir, auch mit Seelsorge. Ich freue mich richtig drauf. Andererseits, Fakt bleibt, und da habe ich immer dran zu knabbern, es muss jemand sterben, damit ich weiterleben kann. Also nicht jetzt der bestimmte oder die bestimmte Person muss sterben, aber ein Mensch muss, ein Mensch muss Planeten verlassen, ein Mensch damit stirbt. Ich genau die Möglichkeit habe, weiterzuleben. Und da ich vom Grundtyp her eher dazu neige, lieber zu geben als zu nehmen, ich habe da nicht eine Schuld, verstehe das jetzt nicht falsch, aber ich kann da nie etwas in dieser Form wieder zurückgeben. Ja, das ist für mich interessant zu hören, weil ich habe hier schon oft mit Transplantierten oder mit Menschen gesprochen, die kurz vor einer Transplantation standen. Ja. So, diese Überlegung habe ich noch nie gehört, dass jemand im Vorherein quasi ein schlechtes Gewissen hat, ein Organ zu bekommen, weil dann ja ein Mensch sterben wird vorher. Mhm. Wobei, so rein logisch ist dieser Mensch ja aufgrund eines Unfalls oder was auch immer verstorben und du trägst ja in keinster Weise irgendwie eine Schuld oder es gibt ja keinen Zusammenhang zwischen dir und dem Tod des Menschen. Nee, es gibt ja auch die schöne Vorstellung, das hat mir ein Arzt gesagt, ihr Körper verhilft diesem gesunden Herzen zu einem neuen Dasein. Ansonsten wäre das ja auf Deutsch gesagt, nur noch zum Mitwerfen zu gebrauchen. Ja, also das Herz würde, also dieses Herz würde sonst verwesen oder es würde verbrannt werden. Ganz genau. Aber selbst halt, diese Überlegung hilft dir nicht so richtig weiter. Nee, es bleibt immer noch so ein kleiner, wie soll ich sagen, Rest, so das i-Tüpfelchen, was mich so letztendlich, oder der Rest, mich befreien würde von diesen Gedanken. Es gibt Tage, da gehe ich damit blind um. Ich will dir mal was sagen. Ich habe auch einen Organspendeausweis. So, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt einen schweren Unfall und würde tödlich verunglücken. Ja. Dann würde ich es, wir reden mal so, als würde ich das dann noch können, dann würde ich es sehr bedauerlich finden und sehr traurig finden, wenn du dir darüber Gedanken machen würdest. Denn das ist ja mein Wille, dass wenn ich sterbe, dass jemand, der in großer Not ist, mein Herz bekommt, damit er weiterleben kann. Es ist mein Wille, dass du mein Herz bekommst. Und so wird es, und genauso ist es auch von dem Herz, was du irgendwann bekommen wirst. Der Mensch hat das entschieden. Ist richtig, aber es bleibt trotzdem so ein kleiner, bitterer Nachgeschmack. Hängt vielleicht auch damit zusammen, Domian, dass das nur eine meiner Baustellen ist. Ich leide also noch auch an starker Niereninsuffizienz. Die arbeiten auch nicht mehr richtig. Ich habe schon 3 Schlaganfälle hinter mir. Bin schwer diabeteskrank, da fangen halt nach 10 Jahren auch die Nervenschädigungen an. Steckt denn dahinter eine gewisse Lebensmüdigkeit auch? Eigentlich nicht. Nein. Ich bin sehr lebensbejahend und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da ich an irgendeinem Fass bestehen, egal in welcher Form, nach dem Ableben glaube, kannst du mich damit sowieso nicht schocken. Also daher. Aber dann erklär's mir noch ein bisschen besser, warum diese Zusatzerkrankungen, dieses Gefühl, in gewisser Weise ein schlechtes Gewissen zu haben, noch bestärken. Verstehe ich nicht. Sagen wir mal so, wenn du jetzt schwer herzkrank bist und du bekommst dann dein neues Organ, ist ansonsten körperlich noch einigermaßen fit. Ich verstehe. Dann war's das. So, bei mir tun sich dann die anderen Baustellen auch noch auf. Ich verstehe. Das heißt, das ist im Prinzip ein Weg. Da liegen noch so viele Steine. Mhm. Also ich bin zwar felsenfest überzeugt, dass ich das schaffe. Also das heißt, das Herz würde dann funktionieren, aber die anderen Baustellen sind immer noch da. Baustellen, die anderen sind immer noch da. Andererseits sind die Baustellen ja auch noch da, wenn das kranke Herz bleibt. Wahrscheinlich sogar noch schlimmer, ja. Und sogar noch schlimmer, genau. Ja. Also wenn man es so vernünftig und rational bespricht, ja, wäre es ein großes Glück und ein großer Segen, wenn du bald ein neues Herz bekämst. Richtig, ich bin allerdings ein sehr gefühlsbetonter Mensch und handle auch oft aus dem Bauch heraus. Mhm. Und da stehe ich mir dann manchmal selbst im Wege, das sage ich ganz offen. Ich glaube zum Beispiel, du hast ja angedeutet, dass du ein gläubiger Mensch bist. Ja. Dass niemand aus allen großen Religionsgemeinschaften da ein schlechtes Gewissen dir bestätigen könnte. Alle? Nein, keiner. Ja. Mhm. Keiner. Ist auch, wie gesagt, ist auch schon wesentlich besser geworden, aber es ist so ein ganz kleiner Punkt, sagen wir mal 5%, mhm, der mich manchmal noch zweifeln lässt. Mhm. Also ich habe noch nie so wie jetzt praktisch die Freude drauf verspürt auf das neue Organ. Mhm. Habe das sonst immer mehr als Belastung empfunden. Mhm. Ich habe auch mit Bekannten schon drüber gesprochen, auch mit meiner Frau. Ich freue mich da unwahrscheinlich drauf, weil dann beginnt mein zweites Leben. Du könntest ja dadurch, dass du dieses Organ nicht in Anspruch nimmst, ja, dadurch kannst du das Leben dieser Person ja nicht retten. Richtig. Ne? Das ist ja das Argument. Das, ja. Du würdest dieser Person ja nicht zum Leben verhelfen, wenn du sagst, nein, ich will das Organ nicht. Ja. Diese Person ist ja bereits, ja, verstorben an einer anderen Ursache. Ja, geht auch gar nicht, weil also für mich käme nie in Frage, im Moment, wo ein Organ zur Verfügung steht, dann nochmal zu sagen, nein. Mhm. Weil das käme für mich, ist das mal jetzt etwas drastisch, totschlaggleich. Mhm. Weil das Organ steht zur Spende bereit. Mhm. Ich bin nicht bereit, es anzunehmen. Finden ja so schnell gar keinen zweiten, der es gebrauchen kann. Somit wäre das Organ verloren. Hast du denn mal Kontakt aufgenommen mit anderen Menschen, die schon transplantiert sind? Ja, mit einer Person, die hatte ich jetzt im Krankenhaus durch Zufall getroffen. Ja. Da gibt es ja auch so Selbsthilfegruppen. Ja, fände ich interessant, wenn du mal die mit... sie war da gewesen. Mhm. Sagte also, für sie war es nicht. Und ich bin ja ganz ehrlich, Domian, ich bin auch mehr so der Typ, ich muss die Entscheidung letztendlich selbst treffen, nur dann bin ich glücklich mit dieser Entscheidung. Mhm. So das Gespräch mit dir jetzt, das habe ich eigentlich schon vor 1-2 Jahren gesucht, nur ich hatte irgendwo, na, sagen wir mal ganz locker, musste ich den inneren Schweinehund überwinden, mal anzurufen. Umso besser. Aber allein deine ruhige Stimme, das Zusprechen, das habe ich schon so oft so bewundert, dachte ich, Mensch, das machst du mal, vielleicht ist das dieser kleine Deckel, den du noch brauchst, um deinen Seelenfrieden zu finden. Da freue ich mich sehr, dass du angerufen hast. Oft so, ja. Und vielleicht hilft dir einfach nur dieses Argument, was ich gerade gebracht habe, wenn ich der Organspender wäre. Ich würde es dir so von ganzem Herzen gönnen. Und alle Organspender, das sind alles Leute, die darüber nachgedacht haben, die gönnen es dir von ganzem Herzen. Ja. Es ist für die ein großes Glücksgefühl, noch ein wenig Leben zu schenken in ihrem Tod. Ja. Weißt du? Also, ich bin noch jetzt, also solltest du es mit großer Dankbarkeit annehmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Leben und Sterben, Leben und Sterben gibt es ja immer auf unserer Welt. Und da hast du keinen Einfluss drauf und du hast letztendlich mit dem Tod dieser Person ja überhaupt nichts zu tun. Nein, ich möchte auch unbedingt, es gibt da eine Möglichkeit, wenn dann, falls die Hinterbliebenen da sind, damit einverstanden sind, ich habe schon den Brief, der verfasse ich jetzt gerade, der wird dann über den Arzt an die Bekannten Hinterbliebenen vergeben, beziehungsweise übergeben. Und wenn die einverstanden sind, kann dann sogar ein Treffen stattfinden, was für mich unheimlich wichtig wird. Wenn das möglich ist, finde ich das natürlich. Ich möchte gerne wissen, von wem und vielleicht die Hinterbliebenen. Und da nochmal den Dank aussprechen. Ja. Und dann letztendlich auch sagen, schaut her, da ist es. Ich tue alles dafür, was ich kann. Genau. Bitte selbst noch lange schlägt. Also, das ist ein guter Plan. Wenn das möglich ist, ich wusste nicht, dass das geht, dann macht das auf jeden Fall. Ja, es geht über Umwege, aber anscheinend inzwischen möglich. So, Werner, jetzt wird die Leitung immer schlechter. Aber ich glaube, wir haben das Wichtigste besprochen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du bald transplantiert wirst und dass alles gut klappt. Das war passend jetzt von ganzem Herzen, das passt. Wirklich? Ja. Ja. Ich weiß, wie du es meinst. Ganz genau. Ja. Und dass du seelisch damit auch gut klarkommst. Und ich bin sicher, du wirst damit gut klarkommen. Ich bin ganz sicher. Ich glaube eigentlich auch, ja. Ja. Alles Liebe und toi toi toi, alles Gute von Herzen. Okay, vielen Dank. Tschüss. Ja. Gerne, tschüss. Mann, das klang ja, als wenn er aus Brasilien angerufen hätte oder so. Wahrscheinlich wäre es da noch besser gewesen. Wir haben 1.35 Uhr und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, freie Themennacht, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Ingrid und die Ingrid ist 74. Guten Morgen, Ingrid. Ja, guten Morgen, lieber Domian. Liebe Ingrid. Ich muss dich ja schwer enttäuschen. Warum? Aber ich wollte zum Thema Gutenberg mit dir sprechen. Ah. Aber vorher etwas anderes. Ja, du hast ich möchte sehr, sehr gerne nochmal auf meinen Vorredner eingehen. Ich habe mitgehört und mitgedacht eben und dachte, wenn er ein gläubiger Mensch ist, könnte ich mir vorstellen, dass also man ihm wirklich sagen kann von der seelsorgerlichen Warte aus, Gott würde sich geradezu wünschen, dass er mit Dankbarkeit dieses Herz eines toten Menschen sich transplantieren lässt. Und wenn er in Dankbarkeit damit weiterleben kann und glücklich damit wird, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendetwas dagegen spricht. Sehe ich ja auch genauso. Auch diese 5%, die er noch zweifelt. Schön, dass du sagst. Ich bin sicher, er wird jetzt noch mitgehört haben und hat deine Äußerungen jetzt auch gehört. Finde ich sehr überzeugend und sehr gut, dass du es gesagt hast. Ja. Ja. Ja, und dann ja. Natürlich, du wolltest das Thema Gutenberg heute Abend nicht mehr hören. Nein, nein, wenn ihr das wollt, dann reden wir darüber. So ist die Spielerin hier. Ja, natürlich. Also du hast jetzt also wirklich eine ganz enttäuschte Ingrid, weil ich wirklich mit ihm gelitten habe diese ganze Zeit. Wohl gesehen habe, dass er einen wahnsinnigen Fehler gemacht hat und auch seine scheibchenweise Erklärung, Aufklärung und diese Arroganz dabei. Also, also du bist eigentlich ein Fan von ihm gewesen, ja, kann man sagen. Ja, ein richtiger Fan. Aber warst jetzt enttäuscht durch die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist? Nein, nein, nein. Ich bin letzten Endes dann doch enttäuscht, dass er von der Bildfläche weg ist. Du hättest dir gewünscht, dass er weiter Minister geblieben wäre? Irgendwo hätte ich mir gewünscht, dass er weiterhin Politik macht und irgendwo in der Regierung weitermacht. Ist aber so schwer, geht ne? Wenn die nicht, geht nicht. Bei dieser Sachlage geht es nicht. Da ist die Glaubwürdigkeit so angeschlagen, man nimmt ihn ja gar nicht mehr ernst. Er würde in seinen Entscheidungen ja gar nicht mehr ernst genommen werden. Zum Beispiel war er auch Chef der Bundeswehrhochschule hier in Deutschland. Und da gelten ja auch sehr strenge Gesetze. Und wenn der oberste Chef nicht mal diesen Gesetzen gemäß sich verhalten hat, ist ja nicht mehr, es geht nicht mehr. Nein, es ist wirklich nicht tragbar. Das ist ganz klar, dass man so sieht. Emotional ist das auch. Ich würde aber gerne von dir wissen, wie du also so seine Entwicklung miterlebt hast und ihn eingeschätzt hast. Ja, also ich muss sagen, dass ich, obwohl er nicht meine Partei ist, ich ihn auch sehr geschätzt habe. Und er frischen Wind in die Politik gebracht hat und man gerne zugeguckt hat. Und wenn auch alles vielleicht ein bisschen gepost war und okay. Aber jetzt ist das alles zusammengebrochen. Ich habe heute nur so überlegt, es gibt eine Möglichkeit, wie er sich wieder rehabilitieren könnte. Und ich glaube, wir alle würden es respektieren. Er ist ein junger Mann. Er hat sehr viel Geld. Er muss nicht arbeiten. Wenn er sich jetzt 2 Jahre zurückzieht und eine neue Doktorarbeit schreibt, vielleicht sogar bei einem Doktorvater, einem sehr linken Doktorvater, die nach allen Regeln der Wissenschaft wirklich strengstens kontrolliert wird, und er dann zurückkäme mit einem neuen Doktortitel, ich glaube, alle würden ihm verzeihen. Ich gehe sowieso davon aus, dass man ihm verzeihen wird nach einiger Zeit, wenn er Ansätze zur Rehabilitation macht. Ja. Das glaube ich allemal. Der Gedanke ist gut. Ja. Den Gedanken von dir finde ich wirklich gut. Wäre ja wünschenswert, wenn das wird. Vielleicht können wir ihn ja dazu animieren und ihm schreiben. Ich glaube, er würde allen Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen danach. Ja, das ist richtig, nicht? Was, wie stellst du dir denn vor, wie die Regierung ohne ihn jetzt sich weiterentwickelt, wenn die nächsten Wahlen anstehen? Oh, das kann ich nicht sagen. Nee, das kann ich nicht sagen. Bis die nächsten Bundestagswahlen kommen, ist wieder so viel Wasser in den Rhein runtergeflossen, da ist die Sache vergessen. Ach, du meinst jetzt die nächsten Wahlen in Baden-Württemberg jetzt. Ich weiß nicht, ob das in die Landespolitik sehr rein strahlt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Überhaupt nicht. Naja, hat die Merkel Schaden genommen oder nicht? Ja, man sagt es so, aber ich glaube, das wird auch nach ein paar Monaten vergessen sein. Glaube ich auch, ja. Ich glaube das auch. Also du meinst, Gutenberg kommt zurück. Auch. Irgendwann glaube ich das schon, ja. Und vielleicht, wenn er clever ist mit irgendeinem guten Trick, ja. Trick, sondern eben mit das Wahrhaftigem. Und wir werden es alle beobachten. Ja. So, Ingrid, herzlichen Dank für deinen Anruf. Ja, gerne. Alles Gute für euch. Dankeschön, dir auch. Eine Freude, dich zu erleben. Danke, sehr nett von dir. Ja. Tschüss. So. Es geht weiter mit Safe Da. Stimmt das? Genau. Oh, eine Frau. Genau. Und das ist ein türkischer Name? Richtig. Siehst du, das habe ich da schon mal schlau kombiniert. Du bist 35, ja. Genau. Sifta, über was reden wir? Über Organspende. Ah. Und ich habe seit 13 Jahren ein Spenderherz. Seit 13 Jahren? Du bist 35 erst und bist so... Ich werde im Sommer 35. Na gut, aber bist so früh transplantiert worden. Genau, mit 21. Warum? Weil ich 95 erkrankt worden bin an Herzmuskelschwäche. Mhm. Und dann habe ich das mit Tabletten geschafft, 2,5 Jahre lang. Und dann ging es gar nicht mehr. Dann kam ich auf die Spenderliste. Mhm. Das dauert eine Woche, haben die gesagt. Mhm. Und dann habe ich 4 Tage später mein Spenderherz bekommen. So schnell ging das? Das ging ganz schwach bei mir. War das so akut? Warst du in so akuter Lebensgefahr? Ja, ich hatte halt Sauerstoffmangel, blau angelaufen. Mhm. Und ja, dann hat das Krankenhaus mich sofort rübergeleitet und die haben mich angeguckt und dann haben die gesagt, sofort, das geht nicht. Ja. Jetzt hast du wahrscheinlich gerade das Gespräch mit Werner mitgehört. Genau. Werner hat ja in gewisser Weise moralische Bedenken, in gewisser Weise. Ja. Du hast es gehört. Wie siehst du es? Ich habe mit 18, so 18, 19 bin ich ja erkrankt worden und da haben die gesagt, ich brauche ein Spenderherz, habe ich abgelehnt, weil ich damit nicht leben konnte, weil ich dachte, mein Herz ist das Leben, also Liebe und die Seele und so. Aber das stimmt nicht. Und damit musste ich auch arbeiten, 2,5 Jahre lang. Ich habe dann jemanden kennengelernt und der hat gesagt, das ist eigentlich nur ein Motor. Ja, in gewisser Weise stimmt das ja auch. Früher war das so. Er meinte halt so, Autos kann man, also ein BMW bleibt ein BMW und Mercedes bleibt Mercedes, nur dass man das vielleicht umtauschen könnte. Mhm. Also du hast nicht diese moralischen Bedenken, dass da ein Mensch gestorben ist, damit du leben kannst. Ich habe es damals so mit 18, 19 gedacht, dass das so ist und dass der eigene Person sich verändert, wenn man von jemand anders das Herz bekommt. Mhm. Aber wo ich das bekommen habe, habe ich nicht mehr so gedacht. Weil dieser Person ist nicht für mich gestorben. Ja, genau so muss man es ja sehen. Genau, und so lebe ich auch. Es klingt halt traurig. Ich habe auch erfahren, dass es ein kleines Kind war. Ach, ein kleines Kind? Und dann kann also, man... Ja, also wie kleine, also wir haben gesagt zu mir, ein kleines Kind. Also klein kann es ja nicht sein, sonst hätte... Ja, so halt so vielleicht 10, das weiß ich ach, jetzt nicht. Ach, und also ein Kind. Das Herz eines 10-jährigen Kindes kann einer 20-jährigen Frau eingepflanzt werden. Genau. Das ging. Ich glaube schon, das ging. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, dass irgendwie das, was nicht passt oder nicht die Kraft hat oder und so weiter. Also das kommt ja auch auf ein Gewicht drauf an. Mhm. Ich habe auch nicht viel gewogen, 45 glaube ich, nur noch. Ja, es kann natürlich sein, dass es damit zusammenhängt. Die Gewebe müssen ja passen, Blutgruppe muss ja passen, alle. Mhm. Das hat alles gepasst. Als du dann so die ersten Tage das Herz hattest und du hast es auch schlagen hören und hast es gespürt. Denkt man da doch die erste Zeit dran, das ist jetzt was ein Fremdkörper in meinem Körper? Nein, ich hatte, wo ich wach geworden bin, hatte ich noch Sauerstoff. Ich wollte das gar nicht mehr. Ich konnte selbst atmen, ich durfte gleich nächsten Tag wieder ausstehen. Und warst froh? Und ich war froh. Warst glücklich? Ich war glücklich. Ja. Und ich bin es jetzt immer noch. Ich meine... So, es sind 13 Jahre vergangen. 13 Jahre, ja. Das Herz ist nicht abgestoßen, der Körper hat es angenommen. Nein, das ist das Gefahr, nämlich. Hast du ein normales Leben jetzt führen können danach? Ich führe ganz normal. Ich habe zusätzlich nach 4 Jahren noch mal eine Tochter bekommen. Oh, sogar schwanger geworden. Genau, schwanger. Das darf man auch nach einer Transplantation? Nein. Nein? Also die raten das ab. Weil das eine zu große Belastung ist für den Körper. Genau, man nimmt ja so viele Tabletten auch ein. Ja. Also wo ich mein Herz bekommen habe, habe ich 60 Tabletten so gehabt. Mhm. Und man hat die Forschung noch nicht dafür. Also die Forschung ist noch nicht so weit, ob man mit einem Spenderherz Kind bekommen könnte. Und das haben bis jetzt 2 Frauen vor mir gemacht. 3 Frauen erst in Deutschland oder weltweit? Also weltweit haben die gesagt. Nein! Doch. 3 Frauen und du bist du bist die 4. Frau weltweit. Nein, die dritte Frau. Die dritte Frau weltweit, die ein Kind bekommen hat nach einer Transplantation. Genau, also mit Nierenpatienten funktioniert das, habe ich gehört, dass Nierenpatienten Kinder bekommen können, aber mit Herzen, die da. Das ist ja ganz spektakulär. Ja, ich wollte es auch nicht. Irgendwann kam, wo die Presse das erfahren hat, Klinik macht ja auch noch da Wirbel, ja, so ein Mädchen hat ein Kind bekommen, ein Spenderherz. Das wollte ich alles nicht. Wie alt ist dein Kind jetzt? Die wird im Sommer 9. 9, also ist schon eine ganze Weile her. Genau. Aber hast du da mit deinem Leben gespielt? Nein, ich habe alles, was ich damals gemacht habe, bevor ich in OP gegangen bin, habe ich das für mich, meine Familie habe ich getroffen, habe ich gesagt, ich bin dankbar für alles. Hm. Wenn ich sterben sollte, dann ist es so. Nein, ich meine jetzt, ob du mit deinem Leben gespielt hast durch die Schwangerschaft. Nein, das nicht. Das nicht. Das hätte also nicht passieren können, dass du während der Geburt das Herz aussetzte. Doch, das ja. Doch, also. Ich habe sie auch 7 Wochen zu früh bekommen. Also war ein großes Risiko da. Ja, das ging halt, ich könnte sterben, haben die gesagt. Aber ich habe es nicht aus naiv so gemacht. Woher hast du den Mut genommen zu sagen, ich mache es trotzdem? Den Mut hatte ich ja vorher, bevor ich mein Herz auch bekommen habe. Ja gut, aber dann bist du gleich wieder das Risiko eingegangen, dass das alles wieder zunichte gemacht worden wäre, beinahe. Die Frage ist halt, haben so viele Ärzte das auch verurteilt und so. Ich habe es nicht aus naiv gemacht, sondern für mich war es gut. Ich kenne meine Stärke und das habe ich für mich gemacht und es war nicht so, jeder hat immer gesagt, du wirst sterben, aber ich wusste, wer ich bin und was ich kann. Du wirst leben, hast du gedacht. Genau. Und und dein Kind ist auch gesund? Sie ist kerngesund, weil ich das auch nicht vererben konnte und so, sie ist kerngesund. Das ist ja eine tolle Geschichte. Das ist eine ganz tolle Geschichte, wirklich. Ja, das ist, das. Musst du denn jetzt nach so vielen Jahren auch noch immer so viele Tabletten nehmen? Das ist weniger geworden, ne? Mhm. Die Zeit verändert sich, also man nach dem Herz muss man immer halt bei uns, also ich komme ja, das ist in Hannover, ja. Da muss man einmal die Woche so ein Biopsie machen, ja. Ob das Herz abgestoßen wird, dann zögert sich, dann wird es 2 Wochen Abstand und dann gehst du, jetzt gehe ich alle 4 Monate mal dahin, lass eine Kontrolle machen. Immerhin, man ist aber dann immer damit beschäftigt, ne? Das man ist immer beschäftigt. Nicht so, dass man irgendwann dann wirklich Ruhe hat und ist wieder so wie ganz gesund, das ist nein, nie. Nein, das wird nie passieren. Wie lange hält dieses Herz? Also damals, wo ich mein Herz noch nicht bekommen habe, hat der Arzt gesagt, 10 bis 12. Aber das ist auch schon lange her. Und nur sind 13 Jahre. Genau. Hast du Angst, dass es bald wieder losgehen könnte? Ja, davor habe ich Angst. Wie oft kann man transplantiert werden? Also ich bin ja alle 4 Monate im Krankenhaus. Da sind auch schon die 2. Mal bekommen haben. Mhm. Und auch welche, die das 3. Mal schon hatten? Das habe ich noch nie, also ich glaube, so, nee, den Patienten habe ich noch nicht kennengelernt. Wie bemerkt man? Aber ich habe schon einen kennengelernt, der hatte 20 Jahre. Was natürlich eine schöne Perspektive ist. Genau. Wie merkt man das denn, wenn das Herz dann nicht mehr richtig funktioniert? Also wenn man Abstoßung bekommt. Ja, die kommen dann nach einer gewissen Zeit. Genau. Ja. Aber so fühlst du dich noch sehr fit und kannst alles machen? Und ich bin fit. Also man sieht das mir nicht an, dass ich krank bin. Ja. Auch wenn ich nach Hannover, also zu einer Klinik muss, ja. Die merken das nicht. Die denken immer, dass ich auf jemanden warte, auf Patienten, weil ich auch noch fit aussehe und das ist nur eine Narbe. Also Sefta, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und das ist für mich eine große Ehre. Der Mann, also derjenige, der muss Kraft haben und daran glauben und das Leben ist halt schön. Mhm. So. Auch wenn man so viel Tabletten einnehmen muss oder so oft immer ins Krankenhaus. Absolut. So, und ich sag nochmal, das ist für mich auch eine große Ehre, dass du dich hier gemeldet hast, weil du bist ja ein hochbesonderer medizinischer Fall und dass du dich hier geäußert hast, finde ich ganz toll. Ich hoffe, dass ich nicht ein Vorbild mit einem Kind oder so bin. Genau. Das muss jeder für sich selber vereinbaren. Dann wünsche ich von Herzen, Dankeschön. Dass es weiter gut geht, dass du noch lange nicht transplantiert werden musst und wenn, dass es dann wieder alles... Wenn das so ist, dann werde ich an dem Tag halt entweder kämpfen oder es geht halt nicht. Aber bis dahin lebe ich halt und genieße es. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Und schöne Nacht noch. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Und schon geht es weiter mit Yvonne. Und die Yvonne ist 23. Guten Morgen, Yvonne. Hallo. Hallo, Yvonne. Über was reden wir? Ja, und zwar habe ich ein Problem. Es ist so, dass ich verwitwet bin und habe von meinem ersten Mann eine Tochter, die ist jetzt oder wird jetzt im Juni 5. Und werde jetzt, also mein Mann, der hat vor 2 Jahren Selbstmord begangen. Wie alt war denn dein Mann? Er war 20 Jahre älter wie ich, also der... Ah ja, weswegen hat er Selbstmord begangen? Ich habe mich von ihm getrennt, weil er Alkoholiker war und an dem Tag, wo ich mich von ihm getrennt habe, auch auf mich losgegangen ist und meiner Schwester die Nase gebrochen hatte. Mhm. Und einen Monat danach, wie ich ihn dann wirklich klar machen konnte, dass es vorbei ist, dass ich nicht mehr zurückkomme, ja, hat er sich am nächsten Tag dann in unserer gemeinsamen Wohnung erhängt. Hast du ihn auch noch gefunden? Nein, er hat meiner Nachbarin einen Brief hingelegt und hat gesagt, sie soll mir Bescheid geben, aber sie hat dann daraufhin die Polizei gerufen. Mhm. Ja, und jetzt bin ich wieder in einer Beziehung. Wir haben auch vor, im Mai wieder zu heiraten. Ja. Hab auch zusammen ein Kind mit ihm. Der Kleine ist jetzt 5 Monate. Ja. Und jetzt habe ich nur dieses Problem, ich weiß nicht, wie ich meiner Tochter beibringen soll, dass der jetzige Papa eigentlich gar nicht ihr Papa ist. Mhm, mhm. Sie ist 5 Jahre, sagst du, ne? Genau. 5 Jahre. Sie hat ihn dann ja jetzt schon so kennengelernt, den neuen Freund. Was hast du denn da so gesagt? Eigentlich überhaupt nichts. Es hat sich irgendwann so ergeben, dass sie dann auf einmal Papa gesagt hat. Ach so, und sie hat, als ihr leiblicher Vater verstorben war, damals, danach hat sie niemals gefragt, wo ist mein Papa? Also wir waren öfters mal am Grab und da hat sie immer gesagt, da tut jetzt Papa schlafen. Mhm. Das ist alles in Bayern passiert. Ich wohne jetzt mittlerweile in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Komme daher auch nicht mehr so oft hin. Ja, und weiß auch nicht. Also ich gehe jetzt eigentlich ungern wieder ans Grab hin, jetzt wo sie ja eigentlich hier wieder ein glückliches Leben hat. Ja. Andererseits würde ich so ganz spontan sagen, du warst ja schon bei der Wahrheit. Das heißt, du hast dem Kind erklärt, der Papa schläft ja, Papa ist im Himmel oder was man zu Kindern sagt. Mhm. Das kann man ja eigentlich beibehalten. Und ich würde dem Kind gar nicht vorgaukeln, dass das der neue Papa ist, sondern das ist der neue Freund oder neue Mann von der Mama. Aber nicht der eigene Papa. Ja, weil das Komische ist, ich wollte eigentlich auch gar nicht, dass sich das so einspielt. Ich wollte eigentlich von Anfang an ehrlich sein und... Mhm. Aber es hat sich irgendwie dann so eingespielt. Man hat dann gar nicht mehr so darüber nachgedacht. Ich war froh, dass sie jetzt sie ist 5 Jahre alt. Da kann man da schon toll mit Kindern reden. Das kannst du ihr doch mal einfach so in einfachen Worten so erklären. Sie kann ja auch Papa zu deinem neuen Freund sagen, ist doch okay. Aber nicht, dass sie jetzt so die Illusion hat, das ist mein Papa und irgendwann, vielleicht durch auch jemand anderen, kommt dann die Wahrheit raus und dann ist sie grenzenlos enttäuscht. Hm. Vielleicht hat sie das sogar noch vage in Erinnerung, dass sie da am Grab war. Insofern würde ich diese Wahrheit aufrechterhalten, ohne die zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Hm. Ich glaube, man fährt immer am allerbesten, wenn man auch mit Kindern ganz ehrlich, soweit es irgend möglich ist, ehrlich umgeht. Natürlich geht das. Ja, das hatte ich eigentlich auch die ganze Zeit vor, aber irgendwie ist das Ganze abhanden gekommen. Mhm. Was sagt denn dein neuer Freund dazu? Ja, es wurde schon anfangs auch viel über meinen ersten Mann geredet und da war es ja auch noch dabei, dass er halt der Martin ist und nicht der Papa. Mhm. Und irgendwann war halt das Problem, es wurde zu viel über meinen ersten Mann geredet und dann wurde es halt immer weniger und immer weniger und jetzt ist es eigentlich schon fast so, dass es überhaupt nicht mehr Thema ist. Mhm. Ist ja auch okay, finde ich auch ganz okay. Ich würde es ihr nur noch einmal nochmal so ganz ruhig erklären und dann kann man das ja so laufen lassen. Aber ich würde sie nicht in die Gewissheit so reinwiegen, das ist der Papa und das ist er wirklich. Denn irgendwann wirst du das Gespräch wieder mit ihr führen, wenn sie ein bisschen älter ist. Irgendwann. Ja, und davor habe ich Angst, genau. dass sie mir dann irgendwann mal die Schuld gibt an genau. allem. Und je früher du das freundlich und kindgerecht erklärst, glaube ich, bist du da auf der sicheren Seite. Ja, ich war auch schon am Überlegen, ob ich vielleicht irgendwie mit einem Psychologen... Vielleicht, wenn du unsicher bist, wie man das macht, vielleicht mal ein Gespräch mit dem Kinderpsychologen, dass er dir da ein bisschen hilft oder dass er das zu dritt macht und dass es einfach gut eingefädelt ist. Hm. Vielleicht kann dir meine Psychologin da noch einen Tipp geben, wie man das am besten macht. Ja. Ja, dann schlage ich vor, du legst auf und wirst von Sabine gleich zurückgerufen und dann könnt ihr darüber noch ein bisschen reden. Okay, klasse. Liebe Yvonne, dann wünsche ich dir und auch dann für deine Zukunft und für den neuen Lebensabschnitt alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, nochmal der Hinweis auf morgen. Unser Thema morgen heißt, dieser Job hat mich kaputt gemacht. Möchte gerne mit Leuten reden, die einen extrem belastenden Job einmal hatten und es einfach dann nicht mehr ausgehalten haben und die durch ihren Job schwer erkrankt sind oder die irgendwann mal einen sehr schweren Arbeitsunfall hatten. Ihr könnt euch melden per Mail, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen ja geschaltet oder auch gerne während der Sendung. Hier ist Dirk. Dirk ist 43. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Dirk, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wir legen los. Um was geht's? Ich kann schlecht schlafen. Ah. Sehr schlecht schlafen. Das heißt, ich bin manchmal 2-3 Tage wach am Stück. Mhm. Und wenn ich dann mal schlafen kann, dann schlafe ich gleich ziemlich lange. Dann schlafe ich 20 Stunden. Immerhin, das geht dann noch. Das geht, aber... ich bin bei etlichen Ärzten gewesen, habe mich untersuchen lassen, ob da irgendein Krankheitsbild vorliegt. Aber bei allen Ärzten, bei denen ich bisher gewesen bin, haben alle gesagt, da ist nichts. Ich bin gesund. Bist du denn seelisch sehr, sehr eingespannt? Nee, eigentlich nicht. Was machst du vom Beruf? Ich bin Kraftfahrer. Also LKW-Fahrer? Ja. Ja, ich bin LKW. Das ist ja schon ein sehr stressiger Job und ihr habt ja auch keine geregelten Arbeitszeiten, oder? Nee, das nicht. Das nicht. Also geregelte Arbeitszeiten habe ich keine. Dann fahre ich noch im Schichtbetrieb, wo sich die Arbeitszeiten dann auch noch wechseln. Mhm. Und bisher konnte ich das alles immer gut in Einklang bringen. Wie lange machst du diesen Job schon? Jetzt seit 12 Jahren. Ja, kann natürlich sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Als Nachtarbeiter und wenn du Wechselschichten hast, dass der Biorhythmus so durcheinander ist. Ich habe das jetzt, also mir ist es jetzt extrem aufgefallen seit knapp 2 Jahren, dass ich wirklich lange Zeit wach bleiben kann. Mhm. Ich habe das längste war ich fast 5 Tage war ich am Stück wach. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ohne irgendwie schlafen zu können. Wenn ich mich hinlege und sage, so jetzt zwinge ich mich zum Schlafen, dann wälze ich mich von rechts nach links, gucke alle 2 Minuten auf die Uhr und irgendwann ist mir das zu blöd, dann stehe ich auf und beschäftige mich wieder mit irgendwas. Ich habe ja neulich schon mal erzählt, dass das auch für mich ein großes Thema ist, ein großes Problem ist. Und dass ich vor einer Weile bei einem Arzt meinen Melatoninspiegel habe testen lassen. Das sind Speicheltests. Melatonin ist das Hormon, das körpereigene Hormon, das für Schlafen zuständig ist. Und das war ganz interessant, dass ich 50% zu wenig Melatonin habe. Das liegt wahrscheinlich bei mir auch dran, weil ich immer nachts arbeite. Und wenn man das weiß, kann man unter ärztlicher Aufsicht natürlich ein Medikament verabreichen, das den Melatoninspiegel wieder anhebt. Ich kann aber keine medizinische Beratung mehr machen. Ich erzähl's mal gerade so von mir. Und mir bekommt das ganz gut im Moment. Vielleicht wäre das einfach nur mein Tipp, dass du mit deinem Arzt mal darüber sprichst. Ja, also da hat mich noch keiner drauf hingewiesen. Nee, das ist mir auch klar, weil die meisten Ärzte das gar nicht wissen, dass man das testen kann und sich auch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Viele verschreiben dann lieber gleich ein Schlafmittel, was fatal ist, weil das hilft einem nicht. Und wenn man das auf diese eher natürliche Weise hinbekommt, finde ich das natürlich einen guten Ansatz. Ist so ein Tipp. Mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen, Dirk. Ja, ich bin darauf gekommen, bei dir anzurufen, weil ich das am Freitag in deiner Sendung gehört habe. Da hatte auch eine junge Frau angerufen. Genau. Und daraufhin habe ich mir gedacht, jetzt versuchst du mal durchzukommen und vielleicht erfährst du da irgendwo, wo dran es liegt oder einen Tipp, wo man hingehen kann, zu welchem Arzt man gehen kann, um herauszufinden, woran es liegt. Ja. Dass, irgendein Medikament, das es dafür gibt, dass ich dann wieder regelmäßig schlafen kann. Ja, also geh mal dem Stichwort Melatonin nach. Ja. Vielleicht hilft dir das auch, dass ich habe es auch schon bei anderen gehört, dass das wirklich sehr effektiv ist. Und, ja. Und ohne Nebenwirkung. Ich muss leider auflegen, Dirk. Vielleicht hat es dir geholfen. Ich würde es dir sehr wünschen. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Katrin Benig. Und wir sind morgen wieder da mit unserem Thema Dieser Job hat mich kaputt gemacht. Hattet ihr oder habt ihr einen Job, der euch richtig krass an die Nieren geht und der euch vielleicht schon kaputt gemacht hat? 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.